4 på Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Tschakta, Mutter, Boy. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 26.02. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend Schrappmesser und als Moderations-, als Co-Moderat-, als Sidekick ist der Ritchie. Ja, guten Abend. Du erstmal deine Gäste und nicht mich. Ja, Schrappmesser habe ich doch schon gesagt, ne? Ja, aber wir wollen doch immer so gerne angesprochen werden. Wir sind Westfalen. Wir möchten eingeladen und offiziell angekündigt sein. Ja, also hier auf meinem Skype-Ding steht einmal Christian, der wahrscheinlich, wie heißt er? Christian. Christian heißt und der Ingo und der Phil. Guten Abend. Aber in unserem Fall ist es so, dass Phil Ingo heißt und Ingo heißt Phil. Richtig. Das ist auch überhaupt nicht schwierig. Ja. Und wer quietscht das so in der Gegend rum, ist der Phil, ne? Mit seinem Klo-Mikrofon. Also mit anderen Worten, der Ingo. Der Ingo ist nämlich gerade in Syrien, wie wir gerade festgestellt haben. Hast du jetzt gerade Christian gesagt oder Ritchie? Nee, Phil habe ich gesagt. Ich glaube, der Rüdi war das. Ja. Kennt ihr diese Szene aus Reise in einem verrückten Flugzeug? Kennt ihr die? Gebt mir mal den Vektor, Victor, Roger, Roger. Alles Roger, Roger, sicher. Haben wir Clearance? Ja, und so in der Art müssen wir es heute hier nämlich machen bei Pogo Radio. Genau, wir denken uns einfach die ganze Zeit Namen aus, wenn wir uns ansprechen und der sich angesprochen fühlt, antwortet. Sagt Rita oder was? Ja, das ist richtig, Klaus. Spargel-Klaus am Mikrofon. Ich krieg gerade einen Kaffee gereicht, übrigens. Von wem? Dankeschön. Keine Ursache, Christian. Ja, sehr schön. Schrappmesser. Hallo, Schrappmesser. Ihr seid ja der neue aufkommende Stern am Punkrock-Himmel. Die übertreiben doch alle. Ich muss an dieser Stelle mal wirklich mit Fug und Recht einfach mal hier sagen, die Leute übertreiben doch alle maßlos. Also, wir haben uns wirklich vor 4 oder 5 Jahren einfach mal bei einem Bier überlegt, man könnte ja mal eine plattdeutsche Hardcore-7-Inch rausbringen. Und seitdem ist das so eine Art Treppenwitz geworden, den irgendwie alle falsch richtig verstanden haben. Und siehe da, eine 7-Inch und ein ganzes Album später klatschen von allen Seiten Leute für so einen Scheiß. Hört ihr eigentlich jeden Scheiß? Ja. Das ist ja das Schöne beim Punkrock. Die sind alle wahnsinnig dumm. Das Problem ist wahrscheinlich, dass euer Publikum meistens betrunken ist. Und und da in diesem Universum funktioniert eure Musik wahrscheinlich bestens. Das, vor allen Dingen, ich glaube auch, dass das mit Karneval auch nochmal mehr zusammenhängt. Und dann ist es auch noch so, dass Ingo alles, was du anfasst, eigentlich zu Gold wird. Zu Blech. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ingo hat mich schon mal angefasst. Ja. Vollständig. Und es ist einfach nur teigiges Fleisch geblieben, oder was? Ja, mega teigig. Ja, geil. Aber dafür isst er trotzdem gerne Schorf. Oh. Mm. Den muss man aber vorher immer schön mit Pferdesalbe einreiben, damit der schön weich wird. Dann kann ist man den mehr Pferdesalbe kauen. Eigentlich, also ist die aus Pferd? Ja. Ja, es gibt ja Hundesalbe. Ja. Ist die aus Hund? Die ist ja, aus die Hund. Ist aus Hund. Kann man die aufs Pferd schmieren? Ja, die kann man sich aufs Pferd schmieren und dann wird die Pferdesalbe besser. Und das frage ich nämlich als Phil, der ich ja Ingo bin. Ja, ja richtig. Ja. Genau. Ich merke gerade, ich gucke gerade so auf die Uhr. Es ist Montag 22.06 Uhr auf meinem Rechner und wir haben schon wieder die Niveauschallmauer unterboten. Ja, Niveau-Limbo ist ja auch das Motto von Pogo Radio. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie die Webcam-User sehen, habe ich auch eine rote Nase auf, weil hier ist ja Karneval. Ja, feiert ihr das eigentlich wirklich so, ne? Ihr da so im Kölner Raum, ne? Ja, wir haben das vor 2 Jahren angefangen. Das hast du vielleicht auch mal im Fernsehen gesehen. Wir machen jetzt montags immer mit so Treckern. Hier fahren wir durchs Dorf und ziehen uns rote Nasen an und trinken uns tot. Und lachen ja, dabei. Das ist in Ippenbüren genauso, nur ohne Karnevalsumzug. Und jeden Tag. Ja, so bitte. Doch, wir haben jetzt auch einen Karnevalsumzug hier. In der Tat, ne? Ja, da war ich letztes Jahr. Das waren ganz entspannte 5 Minuten. Seid ihr da als Schrappmesser eigentlich mit dabei? Weil zum Beispiel die Toten Hosen, die ja eigentlich mit eurer Musik ja nicht unähnlich sind, wie man es bei dem Chor gehört hat, die haben ja auch schon auf... Die Verbindung ist gerade ganz schlecht hier. Die haben ja auf dem Düsseldorfer Karnevalsumzug haben sie ja auch irgendwie einen Wagen gemacht, ne? Ja, aber wir verstehen uns ja da eher so im Hammerhead-Kosmos im Sinne von ich sauf allein. Also solche Veranstaltungen, das machen wir halt einfach nicht. Da sind zu viele Leute, die einem potenziell Getränke wegtrinken können. Aber der Norddeutsche spricht ja nicht miteinander. Man könnte sich auch einfach nebeneinander stellen und alleine in einer Menschenmenge sein. Ja, das machen ja alle anderen auch schon so. Aber da muss man ja trotzdem nicht sich unter Menschen begeben. Ja, aber es geht ja eigentlich, beim Karneval geht es ja nur um eins, ne? Wer die meisten Kamelle gesammelt hat. Genau darum geht's. Ich muss an dieser Stelle mal zugeben, dass meine Mutter schon sehr früh dafür gesorgt hat, dass ich Transgender und so sehr offen gegenüber bin. Ich bin als Kind diverse Male von meiner Mutter als Rotkäppchen verkleidet worden zu Weihnachten. Das sollten, glaube ich, alle Mütter unbedingt mit ihren Kindern machen, weil man wird sowas von open-minded, da geht gar nichts mehr. Ich finde es super, wenn wir uns zu Weihnachten alle als Rotkäppchen verkleiden. Ja, mit einer benutzten Damebinde auf dem Kopf geht es schon, ne? Das ist zum Thema Niveau. Oh, Rüdi, jetzt habe ich mir gerade echt in den Mund gekotzt. Ja. Ihr braucht einen Tuschbutton. Ja. Warte mal, das habe ich doch. Achtung, es dauert nur, ich muss nur noch Soundboard anschließen. Also mal alle wieder ausschalten. Also, ja, in einer Stunde geht's los, ne? Warte mal, wo haben wir es denn? Das Ding heißt Tusch. Ja. Helf mir mal, wo ist denn der Knopf für den Tusch? Guck doch mal bei T. Ja. Ging als doch, oder? Naja. Also, ich möchte an dieser Stelle konstatieren, wahrscheinlich habt ihr mehr Zuschauer, wenn ihr das jetzt zur Karnevalszeit einfach eine Stunde lang durchzieht. Rüdi und ich stehen Weiberfasnacht ab 13 Uhr an der Severinstorburg und machen da eine Live-Sendung mit allen Anwesenden. Ja, weiß der nur noch nichts von. Ja, weiß ich nichts davon. Ja, Prost. Ja. Aber wisst ihr was? Ich find's trotzdem super, dass man mit einem Witz wie Schrappmesser es schafft, dann halt so mit netten Leuten wie euch in so einem netten Gespräch am Abend, Montagabend zu sein. Mit 38 Zuhörern. Ja, ich wollte ja schon irgendwie von einem Jahr mit euch Sendung machen. Da war der ja noch gar nicht bekannt. Ja, also, aber mittlerweile läuft das ja bei uns auch nur noch so über Anwälte und sowas. Das ist halt übrigens auch gerade, um die Verwirrung komplett zu machen. Also, Phil benutzt heute Ingos Anwalt, der wiederum Nachbar von Christian ist. Das läuft heute alles über Anwälte. Das ist also die Skype-Anschlüsse der Anwälte, unserer Anwälte, die jetzt hier zusammengeschaltet sind. Also, ich habe nur einen Vermögensberater. Anwalt brauche ich nicht. Wo hast du denn ein Vermögen her? Hier, neben mir. Ja. Schön. Geistiges Vermögen. Das war romantisch. Ja, das geistige Vermögen ist schon halb leer da. Ja, nee, im Kühlschrank ist nach. Im Kühlschrank ist noch eine ganze Menge geistiges Vermögen. Ja, nochmal zurück zu eurer Band. Weil irgendwie ist es ja schon so, ihr existiert seit einem Jahr in der Formation? Nee, eigentlich schon wirklich seit 5 Jahren. Aber so seit einem Jahr haben wir dann auch mal so jetzt uns dann entschieden, halt ein Album aufzunehmen. So muss man. Außerdem, wenn man die Tage zusammenzählt, an denen wir uns treffen, um zu proben, dann existieren wir seit einer Woche. Nee, aber diese Shape of Plateau kam, die ist ja schon 2 Jahre alt, oder nicht? Ja, genau. Wir haben glaube ich, 2007 oder 2008 haben wir mal diesen Song Sölken und Kaputtmachen, der da irgendwie auch drauf ist, als allererstes mal nur so aufgenommen. Das läuft eigentlich immer gleich ab, dass Phil und Kruse, die ja ihrerseits bei Waterdown damals gezockt haben, und der Phil, der besitzt ja ein schönes Studio, die treffen sich halt öfter und schreiben mal Demos und dann schmeißen die mir das im Grunde genommen in eine Dropbox und ich höre mir dann den Scheiß an und überlege mir halt irgendwie meinen Kram dazu. Und dann im Normalfall gehe ich dann ins Studio zu den Jungs, wenn es dann mal irgendwie zeitmäßig passt. Und das ist dann meistens auch wieder ein Zeitfenster von 2 oder 3 Stunden oder so, was man wirklich hat pro Abend. Und dann nehmen wir halt immer 2 Gesangstakes auf und den schlechteren von beiden nehmen wir dann am Ende. Und 2007 oder 2008, glaube ich, oder 2008 haben wir, glaube ich, dann diesen Sölken und Kaputtmarken-Song gemacht und haben den einfach irgendwie online gestellt, ohne irgendwas. Und das ist irgendwie so gut angekommen, dass wir uns überlegt haben, ach, lass mal eine 7-Inch machen. Die wiederum ist irgendwie so gut angekommen, unter anderem eben bei Backhofer Fitter Records, bei dem schönen Böngs, dem Sebo. Oh, ist der schön. Und Konsorten. Die haben das Ding dann rausgebracht und mittlerweile haben wir jetzt also wirklich ein Album aufgenommen. Und aus irgendeinem Grund wird das überall total gut rezensiert. Ticken die Leute denn? Sölken und Kaputtmarken, das ist ja astreines Blatt für zu Deutsch Search and Destroy. Rafft das eigentlich irgendjemand südlich des Runkelrüben-Äquators? Interessiert uns das? Das ist die richtige Antwort. Jetzt hören wir den Song. Ja, jetzt hören wir den Song. Ja, genau. Nicht. Ja. Ach. Sag mal, habt ihr das eigentlich, war das eigentlich Kalkül, dass ihr eure Platte direkt vom Karneval rausgebracht habt? Karl was? Dienstag, Karneval. Valentinstag war das, du Affe. Valentinstag. Karl Kühl? Kallewahn. Karl, halt den Mund. Der Westfale an sich kann nicht so gut planen. Das, also wenn überhaupt, dann war das Kalkül von diesen Major-Label-Mogulen aus Berlin namens Backhofer Fitter Records. Da haben wir nichts mehr zu tun. Wir haben irgendwann einfach ganz stumpf unser Demoband abgegeben, als wir mit unserer Newcomer-Band geprobt haben und auf einmal Frankie Sharp von Sharp Records vorbeigekommen ist und der Rest ist Geschichte. Ja, aber wieso seid ihr denn auf Backhofer Fitter? Ich meine, das sind ja auch so Geldschneider, ne? Das ist ja schon ziemliches Major in der Szene. Verkauft ihr da nicht eure Seele? Ist das nicht Punkverrat in Rheinkultur? Also, Rheinkultur ist ein Festival in Bonn, ne? Ja, und da spielt auch die Band Punkverrat. Alter. Was? Nee, ach du, also die Backofer Witterjungs, ganz ehrlich, die sind einfach von der guten Seite der Macht, auch wenn sie, also wirklich im Grunde genommen in den nächsten Wochen irgendwann Universal und so schlucken werden. Also die sind schon, das sind schon wirklich gute Leute. Also ich war total glücklich, mal auf einem Label mit Frau Mansmann zum Beispiel zu sein. Ich meine, also wenn man so eine Sache macht wie Schrappmesser oder so, dann soll das halt auch zumindest irgendwie authentisch und irgendwie im guten Assel-Umfeld sein. Das muss dann gar nicht auf irgendwas Größerem oder sowas sein, labelmäßig. Wir machen damit ja sowieso kein Geld oder sowas. Also dafür spielen wir zu wenig, dafür... Ich meine, die Platte ist irgendwie ausverkauft gewesen, diese Erstauflage jetzt, und die Zweitauflage läuft irgendwie auch total super jetzt, aber das ist ja nicht zum Geld machen. Da geht es halt wirklich einfach darum, dass das einfach ein großer, guter, schlechter Witz ist und wir einfach ein bisschen Spaß haben wollen, und dann kann man das auch mit guten Leuten machen, finde ich. Ja, beruflich bist du bei der Unterhaltungskapelle Donuts. Ja, genau. Also, und Schweinemast hast du doch auch noch. Daher, aber über Donuts kommt das im Grunde genommen aus. Und dann habe ich gehört, du bist so ein Goldkind, ne? Du bist so einer, der zum Beispiel die PlayStation 3 bekommt, bevor sie im Laden ist. Ja, das ist halt. Also eigentlich bin ich total neidisch auf dein Leben. Also du bist auf der Sonnenseite des Lebens. Das finde ich eigentlich total ätzend, so Typen eigentlich. Ne? Deshalb bin ich eigentlich auch Punkrocker geworden, weil ich mit so Leuten nichts zu tun haben will. Die Sendung läuft 16 Minuten und 41 Sekunden. Und ich finde seine Gäste ätzend. Ich finde. Überlegen gerade, ob es noch eine 17. gibt. Meine Frage an dich, Ingo. Ja. Wie war das damals in der Schule? Bist du beim Sport wahrscheinlich immer als erstes gewählt worden? Hey, stopp. Frag das nicht Ingo, frag das Phil. Die waren in einer Klasse. Phil ist doch Ingo. Nee, okay, frage ich mal den Phil. Was denn? Ist der Ingo immer als erstes im Sport gewählt worden und war immer so irgendwie einer, der immer gleich geschnippt hat, wenn der Lehrer was gefragt hat? Jetzt bin ich gespannt. Weil der Klassensprecher. In der Schule, weil da habe ich doch. Meinst du, ich habe da jetzt die ganze Zeit gesessen und geguckt, was der Ingo so macht? Oder? Ja, klar, du hast es schlecht. Weiß ja nicht, was du in der Schule so gemacht hast. Hm. Alle haben mich angeguckt. Alle. Das ist ja, ach so, ja, ich auch. Weil du immer vorne in der Ecke standest. Nee, der stand immer unten links beim Feldhockey. Nee, soll ich mal sagen, wie das wirklich war? Jetzt ganz ohne Scheiß. Ja. Ich war ein dickes Kind. Nee. Ich war in der Tat ein richtig dickes Kind. Ich war grundsätzlich in der Schule ganz gut, wirklich, und musste auch nicht viel lernen und so weiter, aber ich war ein dickes Kind. Ich war quasi eins von denen mit den abgeklebten Augen hinter der Brille, die Sprunggrube bei den Bundesjugendspielen gehakt haben. Und die Eltern hatten kein Geld für einen Alf-Bulli. Das in der 11. Klasse. Ja, das hat die 11. gemacht? Das macht dich wieder sympathisch. Aber dann habe ich jetzt, die 11. ist die erste, nur 11-mal. Und dann habe ich letztens irgendwie war ich da, da habe ich gesehen, du kannst ja noch saugut zeichnen. Auch das. Und dann habe ich auch wieder gedacht, dieser Ingo, ne, genau, der kann alles genau gut. Genau das gleiche wie mit Schrappmesser. Der kann halt alles gut. Ein Langeweile-Ding. Ja, der kann alles gut. Ja, aber jetzt. Nicht alles. Und der Christian, was kann der gut? Alles. Phil, was kann der Christian gut? Zuhören, wenn andere Scheiße erzählen. Ja. Der Christian, da muss ich jetzt mal sagen, der Christian, der ist voll einfühlsam, der ist spontan und witzig, dass so richtig einer zum Pferde stehen. Ja. Und Pferderippen auch? Übrigens, Phil war zwar mit Ingo in einer Klasse, aber ich weiß nicht genau, wie lange. Ich glaube, das muss bis zur Oberstufe, damals hieß das noch Orientierungsstufe, also bis zur 6. Klasse einschließlich gewesen sein. Das gab es aber nur in Niedersachsen. Nur in der Sonderschule. Nee, dann war das was, wie heißt das denn bei euch? Keine Ahnung, oder gab es da einfach nur... Da hat man dann einfach weitergemacht. Ne? Genau. Weil der Phil war danach ja auf der Waldorfschule und der kann nämlich seinen Namen tanzen. Ach, du bist... Echt, mach mal. Warte? Tanz mal im Radio deinen Namen. Ja, warte mal. Ja. Muss mich im Bar machen. Ja. Ja, beschreib, was du tust. Komm, beschreib, was du tust. Du musst das fühlen. Was hast du an? Ich fühl's gerade. Ich fühl gerade, dass bei mir alle ist. Eine Thermohose. Ich fühl das auch gerade, der Name ist ziemlich kurz. Also, ich habe mich auch verschrieben gerade. Ich hoffe, du hast einen Killer dabei. Nee, ich war mit Ingo war ich, glaube ich, bis zur 11 oder so in einer Klasse, dann bin ich freiwillig zurückgegangen. Ja, und ich, Phil war damals der Erste bei uns in der Klasse, der einen ganzen Roses-Aufnäher auf der Jacke hatte. Und ich war nämlich eigentlich eher so Thrash-Metal-Fan oder Death-Metal-Fan. Ja, Moment, du hast im Theaterstück hier die Hausfrau gespielt, ne? Ja, das ist durchaus in Ordnung und das stimmt auch so. Aber ich war trotzdem halt, also ich habe halt eher so Metallica oder Slayer und Morbid Angel gehört. Und dann kam Phil nämlich in unsere Klasse rein von der anderen Schule rüber mit einem ganzen Roses-Aufnäher und ich habe zuerst gedacht, Alter, was ein Poser. Ich habe in der 9. Klasse, eine Jeansjacke gehabt, wo ich einen Rückenaufnäher hatte. AC/DC Whole Lotta Rosie mit dieser dicken, nackten Frau. Ja, großartig. Und da wurden meine Eltern angerufen, wie sie mich dann mit sowas aus dem Haus gehen lassen können. Haben deine Eltern mit einem Slayer-Zitat geantwortet? Nee, mein Vater war viel zu betrunken, um ans Telefon zu gehen, denn meine Mutter war nicht da. Die ist öfter mal auf Ibiza. Also klassische Geschichte, ne? Also, ja, klassische Landkindgeschichte. Hast du das Backpatch auf der Kirmes geschossen, oder was? Nein, doch. Ich habe mir damals mein Running Wild Death or Glory T-Shirt von der Kirmes in Metting geholt und ich bin mit dem Mofa hingefahren, um mal wieder zu Schrappmesser zu kommen. Das stimmt wirklich. Pass Mofa, auf, ich hatte mir die Haare lang wachsen zu lassen und dann waren die so auf Stirnhöhe. Und dann wollten meine Eltern mit mir in Urlaub nach Frankreich fahren und meine Mutter hat gesagt, ja, ich muss ja aber vorher noch die Haare schneiden, weil das sieht ja nicht aus. Und ich wollte die halt lang haben, ne? Und war halt gerade so auf einem guten Weg und habe gesagt, ja, aber nur die Spitzen und nur ganz, ganz, ganz, ganz wenig. Zack, war es Skinhead. Ja, so ungefähr. War ich angepisst. Den ganzen Urlaub lang. Ich habe mir echt ein paar Jahre lang versucht, Dreadlocks zu machen, aber ich habe zu gute Haare, zu gut gepflegte Haare, es hat nicht geklappt. Ich hatte nur einen so einen dicken Knubbel über der Schläfe hängen. Also die riechen auch total schön. Meine Haare? Ja. Ja, super. Riech mal. Ich find das auch total abgefahren, dass wenn du deine Haare schüttelst, dass das direkt sofort in Zeitlupe geht, so wie diesen L'Oreal-Werbungen und so. Das geht auch nicht bei vielen Leuten. Ja, genau. Ja. Absolut. Das ist super. Aber Mofas, genau. Ihr hattet Mofas. Was für das denn ja. Für Mofas? Puch? Nee, Puch hat, also ich war eher so Snob-Mofa-Fahrer. Ich habe eine Herkules 3S besessen, hab den Krümmer abgesägt und ein kleineres Ritzel und so eine kleinere Düse reingemacht. Ah, kleinere Düse, ja, und nur mal eine größere Düse. Meine ich. Ja, siehst du. Ja, bitte. Guck an. Und die anderen beiden, hattet ihr auch Mofas? Wer hatte denn eine Puch Maxi N? Ich nicht. Ich bin nicht Mofa gefahren. Ich bin irgendwann Skateboard gefahren. Da war Mofa fahren doof. Mit Motor? Ja, da kannst du mal wieder sehen, wer hier sich die ganzen guten Liedtitel für Schrappmesser ausdenkt. Ich meine, Strophe-Refrain, Trümmer absägen, Coupini-Lenker, Refrain ist doch tierisch. Ja, aber mal ehrlich, also wer damals einen Mofa gehabt hat, der hat wahrscheinlich in großen Ferien gearbeitet dafür. Nein, das doch. Nee? Doch. So sieht das nämlich aus. Und ich Lass dich doch mal erzählen. Ich durfte nicht mal einen Mofa haben. Ich auch nicht. Wir konnten uns ja damals nicht mal einen Nachnamen leisten. Meine Oma ist barfuß jeden Tag 10 Kilometer Kohlen klauen gegangen. Ja, ich bin 40 Kilometer durch einen dicken, tiefen Schnee, um Kartoffeln zu holen mit dem Bollerwagen. Und wenn wir abends nach Hause gekommen sind, haben wir uns mit 10 Kindern einen Raum geteilt und wir haben in der Schweineblase Fußball gespielt. Mit einer Schweineblase. Aber wir hatten ja nichts. Wir hatten einen richtig teuren Adidas-Ball und einen super gepflegten Sportplatz hinten bei uns neben dem Pool. Weil mein Vater immer so betrunken war, konnten wir da immer alleine drauf. Auf den Vater? Auf meinen Vater. Da haben wir dann gespielt. Der war so dick, ja. Da konnten wir auf dem Bauch Fußball spielen. Mit unserem teuren Adidas-Ball. Ah. Herrlich. Sag mal, habt ihr einen Liedwunsch? Von uns oder überhaupt? Überhaupt. Ich will was von den Descendants hören. Ach, das ist ja wohl total langweilig. Dann will ich was von... Ich will was von Hass. Von Hass von der neuen Platte vielleicht noch, oder was? Nee. Ich lasse jetzt was laufen. Das hat sich der Ritschi gewünscht. Das wüsste ich aber. Nein. Hast du uns gefragt, ob wir uns was wünschen und jetzt überkriegst nee, du das weil es waren so? Zwei falsche Antworten einfach. Man darf Musiker nicht fragen, was sie gern hören, weil die hören immer so komische Sachen. Wir haben auf dem kompletten Rückweg jetzt am Wochenende SWR 4 gehört. Ja, und auf dem Hinweg wahrscheinlich wieder Dire Straits. Ja, und da schalten wir jetzt genau rein. Ihr schaltet doch jetzt einfach so SWR 4 rüber. Ja, genau. Genau. Tschüss. Die Baboon Show bringt nämlich eine neue Platte raus. Die heißt, wie auch dieser Liedtitel, Damnation. Hören wir jetzt. Das waren The Baboon Show. Und ich habe gerade einen Rüffel bekommen von der Redaktion. Und zwar mehr Gesprächsdisziplin. Besonders Nacken hast du gekriegt. Besonders an mich war das gerichtet, weil ich anscheinend den... Wen lasse ich nicht ausreden? Den Christian. Den Christian, und ja. Den Phil. Ja. Also, Christian, lieber Phil. Meine Frage an euch. Ihr habt ja bei Waterdown gespielt. Ach, jetzt wird's aber schlimm. Oder spielt er da immer noch, oder was? Die geht doch schon seit 2012 nie mehr. Nee? So ist es. Ich habe von der Band noch nie was gehört. Erzähl mal was. Nö. Richtige Antwort. Jetzt hören wir Waterdown. Ja, das eigentlich sind wir ein Buch. Ich kann das jetzt vorlesen. Ja, ich sag jetzt nichts mehr. Ach so. Ja, ich habe einen Rüffel gekriegt. Kalten Schlag im Nacken. Ja, Stimmung ist jetzt auch voll im Arsch. Ja. Ja. Ja, lass aufhören. Ach, ich weiß auch nicht. Ja. Ey, darf ich mal kurz reingrätschen, bevor die jetzt antworten, ne? Ja. Beim Show hast du doch eben gerade nur gespielt, weil du auch heiß auf die Bassistin bist, ne? Auf die jetzt ehemalige dabei ist, Bassistin. Ne? Ja, die neue Bassistin habe ich noch gar nicht so richtig angeguckt. Ich habe gar keine Zeit dafür gehabt. Lisa Bünger ist eine der schönsten Bassistinnen der Welt. Ja. Das dachte ich mir. So, jetzt können die Waterdown-Jungs antworten und es wird ja keiner in den Nacken fallen. Also das Ding ist, dass ich die Band gar nicht kannte. Baboon Show oder Waterdown? Nee, Baboon Show. Wie heißen die? Waterdown. Nein, die The Baboon Show. Siehste. The Baboon Show aus Schweden. Das sind aktuell noch zwei Frauen und zwei Typen. Super drauf, gute Show und ja. Ja, ja, und was war jetzt mit Hass? Ja, Hass habe ich einmal ein Lied gespielt, das reicht. Voriges Jahr hat er einmal Hass gespielt. Einmal im Jahr Hass reicht. Kennst du eins, kennst du alle. Ich bin ja mehr für Liebe. Aber ich ja, sehe gerade. Lass nicht über Waterdown sprechen. Das okay. Ist so. Nee, die Online-Redaktion fragt gerade, was denn Schrappmesser heißt. Ich weiß, was Schrappmesser heißt. Fragen wir doch mal den Rüdiger, ob der sich vorstellen kann, was Schrappmesser ist. Ja, da kann man Kartoffeln mitschälen. Wahrscheinlich so ein Sparschäler. Nee, es ist schon ein richtiges Schälmesser, ne? Kein Sparschäler. Genau. Aber das ist schon, genauso sieht das aus. Mhm. Ja. Also meine Oma hat damals immer ich komme ja aus so einer zweisprachigen Familie, wenn man so will. Bei uns wurde ja wirklich Platz gekürt. Meine Eltern haben mit den Großeltern wirklich immer Plattdeutsch gesprochen. Und immer wenn ich bei meiner Oma irgendwie so war, weil die uns, keine Ahnung, zum Mittag irgendwas zu essen gemacht hat oder so, dann hieß es immer, du, oh, ein Dölmerkopf, krieg dich mal ein Schrappmesser. Und dann muss ich immer, ne, krieg dich mal ein Schrappmesser aus dem Schab. Und dann muss ich halt immer losgehen zum Schrank und ein Schrappmesser rausholen. Das ist in der Tat ein kleines Messer, ein kleines Küchenmesser, also womit du Äpfel schälen kannst, womit du aber auch, sagen wir, den Nachbarn erstechen kannst. Ja, den Nachbarn erstechen, das musste ich auch, aber vorher musste ich auch immer mit dem Schrappmesser nämlich die Möhren schrappen. Ja, genau. Wurde mir gesagt, hochkant stellen und dann so schrapp, schrapp, schrapp an der Möhre lang. Und da hat man nur so die oberste Schale abgeschrappt. Ja, dabei haben ja Möhren überhaupt keine Schale. Bei uns schon, also bei denen auch. Man muss sie bloß putzen vorher, das reicht schon. Hm. Das AKW Lingen ist sehr nah. Ach so. Das stimmt. Aber, also ein Schrappmesser ist einfach ein ganz schönes Gerät. Das ist halt so ein bisschen so wie ein Schweizer Messer in analog. Wer von euch denn eigentlich beschnitten? Wo wir gerade bei schönen Geräten sind, ne? Ich habe sau viel Vorhaut in der Tat. Also kannst du im Gegensatz zu Cem Özdemir mit hängender Spitze spielen? Ja, oh Gott. Also, nee, das ist ein Originalzitat von Cem Özdemir. Vor allem ist das, ich hab halt einen echten Vorteil, wenn es halt mal so richtig kalt draußen ist. Das ist halt wie so ein Handschuh für einen Finger. Die Handtasche der Natur. Hast du da auch immer so Krimskrams drin? Schlüssel, Bund und... Ja, ich hab früher als Kind mal ein BMX-Rad verloren gehabt, 2 Wochen. Und dann habe ich es immer wieder gefunden. Ey, Ingo? Ja? Funktioniert das als Badekappe? Christian, komm doch mal vorbei. Wir können das gerne ausprobieren. Aber ja. nur bei ganz großen Köpfen, oder? Ja. Also ich sag mal, selbst in der kleinsten Hütte ist Platz. Ja, da muss ich aber auf die Reinigung achten, ne? Habe ich mir sagen lassen. Wegen Phimose und so. Reinigung, ne? was ist das? Ja, muss man halt ab und zu mal pflegen, sowas. Also so eine Vorhaut gehört auch gepflegt. Einmal mit dem Kercher durch. Wie soll das gehen? Ja, so irgendwie halt vor, zurück und dann muss man halt dann irgendwie säubern. Vor, zurück. Das klingt für mich wie eine Waschanlage vom Auto. Vor, zurück und säubern. Ja. Ich kann mich doch so schnell waschen, wie ich will. Dann ist auch egal, ob du die Seife vergessen hast, ne? Oh Gott. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen bei allen. Wie viel Zuschauer sind es jetzt gerade, Zuhörer, Zuschauer? Das wäre super, wenn das jetzt so 30, noch 29. Also 28. Der Richie sitzt hier und ich bin da. Also müssen schon mal mindestens zwei, die jetzt hier zuhören. Habt ihr, also jetzt nur mal so Interesse halber, ja? Geht das immer so im freien Fall in einer halben Stunde? Das fängt immer an mit so ungefähr 2000 Zuhörern. Nach dem ersten Song sind noch 8 da. Und die bleiben dann aber auch da, weil die meisten. Ich dachte jetzt gar nicht so die Zuhörer, ich dachte so, dass das diese so Gesprächsthemen und so. Ja, das ist halt immer spontan. Also, weil ich spare mir halt die ganze Vorbereitung und dadurch ergibt sich das halt, ne? Also ein Wort gibt das andere. Ich saß hier einmal mit Rüdiger, da hatte ja. Rüdiger sich tatsächlich vorbereitet und einen DIN A4-Zettel voll mit Themenvorschlägen aufgeschrieben. Und die wurden aber immer schlimmer und irgendwann konnte er auch seine Handschrift nicht mehr lesen und dann, das war aber auch schon so nach 5 Minuten vorbei. Wie war es denn eigentlich bei 1 Live? Das würde mich mal gerne interessieren, bei dem Konkurrenzsender von Pogo Radio im Bermudafunk. Der hier vis-à-vis nur 500 ja. Meter entfernt ist. Ja, genau. Ist. Wo ich immer denke. Kurz und schmerzlos, diese also, wie das eigentlich immer so ist. Also man wundert sich ja immer, habe ich da nochmal so gedacht, wie viel Info die so in 2-Minuten-Takes reinbekommen. Also das ist, also du bist ja dann live on air irgendwie und dann wird in 2 Minuten, also 2x2 Minuten sind so die Gesprächsbeiträge und dann werden noch 2 Songs gespielt. Dann bist du halt danach auch schon wieder draußen. Und man wundert sich, dass das halt funktioniert, besonders bei so Laberköppen wie uns, dass man trotzdem irgendwie sinnvolle Info rausbekommt. So. Gucken die auch ständig nach, wie viele Zuhörer noch da sind? Nee, bestimmt nicht. Brauchen sie nicht. Aber was anderes, was ich mal fragen wollte. Wenn man bei so einer Radiosendung, bei so einer, der Vater wegen 7 Minuten sei da extra insgesamt 300 Kilometer gefahren. Nee, ich bin da hingefahren, damit ich auf dem Rückweg geblitzt werde. Ja, wie viel? Im Endeffekt wegen 7 Minuten, ne? Rüdiger, und jetzt musst du mal vorstellen, Rüdiger. Was? Bei wie viel? Bei wie viel? Ja, bei wie viel? Ich hatte irgendwie 71, 72 drauf und es war 60, also jetzt nicht wild. Ah, das ist aber läppsch. Ja, deshalb habe ich das mehr oder weniger ausgeblendet, die Info mit diesem Blitzer, weil das habe ich ja schon auf Facebook gelesen. Ach so, ja, wir müssen gar nicht weiterreden, wir kennen uns ja. Ja. Bitte. Nee, was ich noch fragen wollte, also wegen 7 Minuten seid ihr da extra so weit gefahren, ne? Wurden da irgendwelche, Ölfelder abgebrannt, nur damit ihr da hinfahrt. Und da ist es doch eigentlich viel besser, wenn man das alles über Skype macht. Ja, ich meine, da können ja 1 Live sowieso noch ein bisschen was lernen von Pogo Radio. Ich meine, das ist ja schon mal klar. Also, dass die euch wirklich so wie die kleinen Brüder so über die Schulter schauen, ist schon ganz klar. Können aber, sie nicht, weil wir hören sind. Ich meine, seitdem ihr diese Pogo Radio Krone auch Ende jeden Jahres verleiht oder so, ist das ja sowieso irgendwie in den zweiten und dritten Gang geschaltet und das bei Standgas, ne? Stimmt, der Kartenvorverkauf für die Pogo Radio Krone 2015 geht übrigens gerade los. In die Lanxess Arena passen nur 50.000 Leute rein, also beeilt euch. Nee, aber natürlich ist das nicht besonders wirtschaftlich, aber ich sag dann wiederum, das ganze Schrappmesser-Ding macht halt einfach Spaß. Also dann kannst du da auch dann irgendwie zusammen hinfahren und auf der Fahrt hin und zurück ein bisschen schön Mucke hören und irgendwie Quatsch labern mit den Jungs und das ist schon in Ordnung. Punk ist ja auch kaputt. Man muss ja auch mal überlegen, was die Leute bei 1 Live den ganzen Tag so vorgesetzt bekommen. Ne? Also wäre jetzt ein Unding gewesen, wenn wir da jetzt nicht hingefahren wären. Das ist allerdings richtig. Bei 1 Live kriegst du jeden Tag vorgesetzt, ich höre 1 Live morgens immer beim Duschen. Jeden Morgen, hatte ich vor 2 Wochen schon erzählt, nervt mich Adil Tawil. Oh, ja. Ganz immer, wenn ich bestimmt nicht der Einzige mit. Immer wenn ich unter der Dusche stehe und mich gerade eingeseift habe und das Radio nicht ausschalten kann, kommt dieser Adil Tawil. Das ist dieser Sender, der mit Sektor irgendwie labert immer, ne? Sektor, Sektor, Sektor. Aber du bist richtig gut informiert. Der Adil Tawil mit dir zusammen in der WG und der kommt immer rein, wenn du unter der Dusche stehst. Ja, und der steht dann immer vor der Tür und ich komme nicht raus aus der Dusche, weil ich ja gerade eingeseift bin und mir die Haare wasche, meine schönen. Ja, noch eine andere Frage. Jetzt mal so aus Sicht einer fiktiven Band, ne, die auch irgendwie mal bekannt werden will und so vor sich hin und her dümpelt. Nennen wir sie. Er hat fiktiv gesagt. Ich. Jetzt musst du einen Schwedentrunk trinken. Ah ja, gib mal her. Gib mal her die Flasche. Ach, da ist, glaube ich, nichts mehr drin. Also, es ist so, die ist halb leer. Ja, da hole ich nochmal mehr. Ja, es ist so, wie habt ihr es geschafft, überhaupt in die Sendung zu kommen? Seid ihr so berühmt geworden durch euren Ausverkauf von der ersten Platte, die noch gar nicht rauskam und schon war sie verkauft? Oder habt ihr da irgendwelche Strukturen? Eigentlich hast du genau den Nagel auf dem Kopf. Oder habt ihr da irgendwelche Strukturen übernommen, die ihr beruflich über Donuts halt schon irgendwie akquiriert habt? Also nach naja, also man kennt dann schon irgendwie so hier und da Leute einfach. Und das sind natürlich immer irgendwie auch die gleichen Leute, die beim Radio arbeiten und so weiter und so fort. Aber wir haben ja. In der Tat, ich habe keine aktive Akquise da betrieben und habe gesagt, ey, können wir nicht mal mit Schrappmesser vorbeikommen oder so. Wir sind in der Tat gefragt worden, weil eine der ganz entzückenden Mitarbeiterinnen bei 1 Live sich total gewundert hat, dass in ihrem Freundeskreis die ganze Zeit dieses auf alles reimt sich saufen, besonders oder zum Beispiel auch Bier, dass dieser Song und dieses Video überall geteilt und gepostet wurde in ihrem Freundeskreis. Eine Woche vorher waren dann, glaube ich, Kampfsport aus Köln waren irgendwie da zu Gast. Und im Normalfall haben die halt gar keine Live-Gäste beim Heimatkult, sondern immer nur so Beiträge. Aber haben uns dann nichtsdestotrotz irgendwie eingeladen, weil sie irgendwie gedacht haben, das würde ganz gut passen. Und das ist natürlich dann irgendwie ein schönes Lob. Und das Schönste ist, dass wir mit Schrappmesser Arcade Fire musiktechnisch gesandwicht haben mit 2 Songs. Und das kann nicht jeder sagen. Das ist ja tatsächlich dieses, auf alles reimt sich saufen, zum Beispiel auf Bier. Da ist ja dieses unglaublich geile Video, ohne euer Zutun, soweit ich weiß, bei YouTube gelandet, ne? Mega, oder? Das ist aber wirklich ohne euer Zutun gewesen? Ja. Da können wir nichts, also wir können nichts dafür. Das ist aus so einem alten italienischen Dokumentarfilm. Nein, das geht über die Hafenstraße, über St. Pauli. Es ist aber, glaube ich, trotzdem ein italienischer Film. Ja? Das ist eine italienische Dokumentation. War das nicht St. Pauli irgendwie? Nein, alten? Ja, das war St. Pauli. Ja? Ja, das war St. Pauli. Aber ein italienischer Dokumentarfilm. Das habe ich in den YouTube-Kommentaren darunter gelesen, dann nach diesem Film gegoogelt und den mir angeguckt. Also angeguckt ist zu viel gesagt, aber das ist ja großartig. Was habt ihr für hervorragende Fans? Ja, wir haben halt die besten. Also die besten Fans der Welt, alle beide. Genau, hier sitzt einer, Rüdi mag euch ja nicht, hat er gerade gesagt. Nee, ist halt aber wir mögen ja Rüdi auch nicht. Also jetzt, also körperlich schon. Also ich mag euch einfach nur deshalb nicht, weil ich ein bisschen so eifersüchtig bin auf euren Erfolg. Was für ein Erfolg? Ich mag eigentlich eher Bands, die keinen Erfolg haben, keine Fans haben. Die sind mir eigentlich sympathischer, weil die sprechen mehr so aus meiner Seele. Boah, ja, ey, mein Gott. Gib mir halt deine scheiß Kontonummer, dann rollt der Rubel. Was soll das? Ich schick mal einfach deine PlayStation 3, dann ist gut. Du hast doch noch nicht mal einen Fernseher, wo du dich anschließen könntest. Stimmt. Scheiße. Ja, siehst du, dann hättest du das Thema ja auch schon geerledigt. Da kannst du doch, guck doch weiter auf so einen Casio-Taschenrechner, wenn du den umdrehst, kannst du damit lustige Buchstaben schreiben. Esel. Ja. 7353. Ja, aber da gibt's noch ein anderes Wort, Ficken oder sowas, ne? Boobs kann man auch damit schreiben, wenn man Englisch kann. Ah, ja. Hitler, ja, kann man, stimmt. Man kann mit einem Casio-Taschenrechner Hitler schreiben? Geht. Oder fast jedenfalls. Ja. Weiß das der Friedmann? mit welchem Buchstaben macht man das H? Mit 8 oder was? Nee, H ist 4. Ist 4, also so ein kleines H. Ja, stimmt. Und wie macht man T? Also ich kenne keine Zahl, die aussieht wie ein T. Das stimmt, scheiße, was war das denn dann? Göring kannst du vielleicht schreiben, aber nicht Hitler. Göring mit Ö, aber auch nicht. Oder Etati. Oder Etati? Etati, genau. Etati schreibt man K-I-N-D-E-R. Oder? Uiuiuiui. Ja. An dieser Stelle großen Respekt an die Titanic für die momentane Startseite. So wohnt der Tyrann, oder wie war das, ne? Die Bitburger-Werbung. Kenne ich nicht. Ach ja, natürlich. Erzähl mal ein Bild, Gierk. Die ist schon wieder out. Also, ja, die haben so, mich schon wieder neu. Ja, aber einfach so ein Schwarz-Weiß-Bild, Ist es Göring? Ja, das Göring, ist, ja. Ja, wie der so über so einer Karte hockt in Schwarz-Weiß und dann wird ihm ein Bitburger gereicht und dann steht drüber, wenn aus Herrn Göring Hermann wird. Also ich muss sagen, das ist ziemlich gut. Sehr gut. Ich würde sagen, mach du jetzt mal ein Lied und dann hole ich mir noch ein Bier. Ah ja, die Online-Redaktion schreibt gerade, es ist ein... Was schreibt ihr? H1713R. Wie macht man denn ein H und ein R auf? Also, ja, puh, eine 4 wahrscheinlich. Muss man dann umdrehen, ne? Oder eine 7. Ja. Nee. Eine 7 wäre das T. Mich würde jetzt interessieren, ob die das gerade probieren. Ja, wahrscheinlich. Die drehen gerade ihren Computer um. Also ich würde mal behaupten, wir spielen jetzt ein Lied, weil der Ritchie das gerade angesprochen hat. Alles reimt sich auf Saufen, ne? Zum Beispiel. Mann, Mann, Mann, da. Ja. Auf alles. Ist schon gut an leeren Flaschen, außer die Getränke danach und dass ich Folgendes meint. Auf alles rein sich saufen, zum Beispiel auf Bier. Auf alles rein sich saufen, besonders auf gratis und auf auf alles reimt sich auf, zum Beispiel auf Bier. Ihr seid aber gar nicht viel auf Tour, kann das sein? Nee, den Schuh ziehe ich mir gerne an, weil wir mit den Donuts dieses Jahr 20-Jähriges haben und wir gerade die ganze Zeit im Studio abschimmeln und da irgendwie eine neue Platte her muss und hier und da wir dann trotzdem auch noch ein paar Festivals spielen und so. Aber Schrappmesser war eigentlich auch nicht konzipiert dafür, dass wir irgendwie so richtig ausgiebig auf Tour gehen oder so. Es war, wie gesagt, einfach nur ein Witz und der hat sich leider oder schönerweise so verselbstständigt, dass wir dann doch hier und da so ein paar Shows spielen. Also im Oktober, am 4. Oktober spielen wir in Berlin, zum Beispiel auf dem Backhofer Fitter Records Geburtstag. Und in Münster, ne? Genau, und in Münster beim Green Hell Yard Sale am, ich glaube, 24.05. oder sowas noch. Wir haben dieses Jahr schon in Aurich gespielt und ansonsten, ja, geht da gar nicht so viel. Aber ich finde das irgendwie auch geil, so wegen der Totalverweigerung zu sagen, nee, mach mal nicht, machen wir auch nicht. Komm, Rock am Ring, Headliners dort, sagen wir auch ab und so weiter und so fort. Aber der Donuts-Gag, der hat sich da auch überlebt mittlerweile. Oder willst du nicht mit Schrappmesser weitermachen? Ja, aber ein Treppenwitz ist ein Treppenwitz ist ein Treppenwitz. Und unser geht ja schon fast 20 Jahre mit den Donuts oder in diesem Jahr. Also von daher, den kann man auch ein bisschen länger erzählen. Das ist so wie Phipps Asmussen. Irgendwann wird der Witz ziemlich gut. Oh, Phipps Asmussen. Oh, ja, aber der ist immer noch im Geschäft, ne? Ja, der geht jetzt gerade wieder auf Tour und der hat sogar so eine Art Hipster-Revival gehabt zu Weihnachten oder in der Adventszeit. Als du in deinem Rotkäppchen-Kostüm unterm Baum saßt. Ja, Schnauze. der hat nämlich in der Tat, es gab einen Adventskalender mit Phipps Asmussen. Den hat so eine findige Hipster-Werbeagentur, hat den irgendwie ausfindig gemacht und überredet, dass der jeden Tag einen Witz erzählt hinter so einem Kläppchen. Und die Werbeagentur, und da Sachen hieß, dabei, fällt dir nichts mehr ein. Die Werbeagentur jeden Tag angeguckt. Göring and Friends oder was? Ja, also das war ein Witz war dann zum Beispiel sowas wie du meine Frau, die würde so gerne mal Wellen reiten. Ja, glaubst du denn, dass der Gaul ins Wasser geht? Ich kenne von Phipps Asmussen nur die rassistischen Witze, deswegen finde ich den nicht so gut. Ja, nun. Also, weil das ist ja immer noch PC hier. Ja. Kommt ja, der auch aus deiner Gegend eigentlich? Phipps Asmussen? Ja. Nee, ich glaube, das ist eher so Nordlicht, aber so ganz nordisch. Aber ich bin auch nicht ganz sicher. Aber ich, also zumindest, ich würde mir in der Tat, glaube ich, angucken. Seid ihr eigentlich alle aus Ippenbüren? Das weiß ich gar nicht. Ja, der Kruse, der ist so, ich sag mal, so Dunstkreis zugezogener. Wir sagen jetzt nicht, der kann, dass er eine ganze Zeit lang in Niedersachsen sprechen gewohnt hat als Westfale. Der kann auch für sich selber sprechen, Ingo. Also ich, Hasbergen-Gaste. Jetzt hat er es gesagt. Und du, Phil? Ich komme aus Ippenbüren. Vom hockenden Vibe. Quasi direkt runter. Ja, ernsthaft? Bist du unter dem hockenden Vibe geboren? Mhm. Und dann direkt andere Seite rüber, die Sommerrodelbahn runter ins Tal und dann im Asebad geblieben? Richtig, in einer lauwarmen Sommernacht. Ach, schön. Ja. Wie, hast du gerade was gegessen oder ist das die schlechte... Das ist die schlechte Verbindung. Hast du das zufällig irgendwie in der Blechdose gefunden? Der hat noch einen Braten im Mund. Ich habe übrigens mal gerade, wo du Hoppendes Wald gesagt hast, ne? Ich habe mir überlegt, wenn man Hip-Hop oder sowas Combo aufmacht, dann würde man auch einfach sagen, man musikmäßig, da ist eine Menge hoppender Vibe drin. Mach aus, Rüdi, mach aus, besser wird's nicht. Das kapiere ich nicht mit dem hockenden Vibe. Was ist das eigentlich? Ey, Ingo, du musst immer vorsichtig sein mit solchen Ideen. Ne? Du weißt ja, aus der letzten ist dann Schrappmesser geworden. Ja, richtig. Hockende Vibe, Rüdi, zur Erklärung, das hockende Vibe ist in Dörente, das sind Klippen, die sehen von Weitem aus, als würde eine Frau hocken und beten. Für mich sah das immer aus, als würde da irgendwie so eine Steinformation sein und eine dicke Frau in den Wald kacken. Das ist ja das Gleiche. Ach, beten und kacken. Da hast du ein bisschen weiter links geguckt, aber sag nichts über meine Oma, die ist mittlerweile tot. Frauen sind ja Multi, ne? Die können ja alles, beide gleichzeitig. Kacken und beten. Ja. Deswegen bin ich nicht religiös. Deshalb bin ich nicht transgender. Deswegen kacke ich erst und bete dann. Oder du kackst und betest es an. Ja, genau das. So rum. Ja. Ja. So rum ist doch der eine Typ von Guns N' Roses, oder nicht? Ja, genau, so rum. Und Jens Rachruth, oder wie heißt der Sänger? Er ist der andere. Ja. Ja, ich sehe schon, 12 Minuten gibt es jetzt noch zu füllen und es wird immer schlimmer. Ja, es wird immer schlimmer. Wir können ja musikalisch das Ganze aufwerten, indem wir zum Beispiel Schrappmesser spielen. Ja. Von der neuen Platte, Schlachtrufe, Stimmungshits. Du hast die Sendung noch gar nicht getriggert heute. Was denn? Du triggerst die Sendung gar nicht. Was, dass ich sag, Pogo Radio im Bermuda-Funk oder was? Ja. Ah ja, doch habe ich jetzt gerade. Ach so. Danke. So, lass mal was laufen, was Kurzes. Oh, dann machen wir den 8-Sekunden-Song. Ach so, ja, stimmt, da haben wir ja mehrere. Gipslopen, ne? Hier. Ja, hat man, wo sind sie denn? Strophe, Refrain, Krümmer, Absägen. Ja. Ja, bravo. Total kommerziell. Ja. Und das ist nämlich auch so eine Sache, weswegen die bei 1 Live nämlich tendenziell sogar Stress mit uns hatten. Die waren gar nicht gewohnt, dass das nicht 3 Minuten 30 Lieder waren. Also die sind ganz schnell zwischendurch, die haben sich so zurückgelehnt, den Song angespielt und dann hat es auf einmal gesagt, ach scheiße, geht da gleich schon weiter. Ja, das ist das Problem, wenn du halt auf Stunde bezahlt wirst, ne, dann ist es schon scheiße. Und Sabine Heinrich war noch auf Toilette. Ja. Ja. Wir hatten da gerade gelacht. Nee. Nee? Der Christian war das. Ja, ja. Was? Nee. Was? Bitte? Ja. Nein. Ja, die zwei Typen aus der dritten Reihe, bitte aufwachen. Supen, den hehlen Dach bloß supen. Ja, genau. Ja, der fehlte mir ein bisschen. Ja, die anderen, was ist mit euch los, Phil und Christian? Also, ja, was denn? Ich finde, ihr seid das voll Anti von euch. Ey, ihr seid introvertiert so anders als sonst. Die sind gerade auf YouPorn wahrscheinlich. Ja, oder spielen gerade das Quiz-Duell oder sowas. Oder gucken nach, ob sie auch so eine lange Vorhaut haben wie Ingo. Ja. So lang, das kann keiner. Das kann nur eine gehäutete Anaconda von sich behaupten. Das kann ich bestätigen. Komm, wir trinken. Ey, Richie, komm, wir trinken jetzt noch so ein... Ich trinke die ganze Zeit schon Schwedentrunk. Ja? Schwedentrunk. Rüdis Schwedentrunk. Ach, da würden wir euch so gerne gerade mal eine anbieten. Lecker. Mein Rotwein ist übrigens alle und ich überlege die ganze Zeit, wie ich es hinkriege, dass Phil und Christian ein bisschen was mehr sagen, damit ich kurz in die Küche und mir ein Bier holen kann. Dein Rotwein. Ich muss noch kurz sagen, was für eine Art von Rotwein du gerade trinkst. Ein Bio-Rotwein von meinem Kioskbesitzer von nebenan, der total darauf pocht, dass Rotwein Bio sein muss. Deswegen trinke ich einen Tempranillo, einen roten, der jetzt aber leider vorbei ist und jetzt würde ich mir ein Jefer-Bier holen. Und deswegen könnte ich mal eben ganz kurz so Ringelpiez mit anfassen machen, ich komme sofort wieder. Das ist nämlich auch das Zeichen, also jetzt daran kann man wirklich erkennen, wer von uns reich ist. Ne? Ich, Wasser aus der Leitung, eher Biowein. Der gute Gänsewein. Oh, ich komm gerade nochmal zurück aus der Küche. Du trinkst aber zumindest, du trinkst ja dieses komische Mondlichtwasser, was Nena auch abzapft. Von Nena abgezapft. Du, die Nena ist eine ganz nette. Und wenn die während einer Show will, dass der Backstage-Raum voll ist mit 200.000 Luftballons, dann machen wir das alle total gerne. Aber Nena war doch die das goldene Kondom in die Menge schmeißt, ne? Ja, genau. Ja. Oh je, ich glaube, ich muss jetzt was spielen. Was bietest du mir auch Schnaps an? Ja, Schrappmesser-Partyprogramm. Standardwegen, nur noch nette Menschen grüßen, von der Ja, das war ein Schrappmesser hier bei Pogo Radio im Bermuda-Funk. Der Trigger. Ja. Du hast gerade super angetriggert. So, und ich habe jetzt hier ein Bier und das öffne ich jetzt für alle, damit auch endlich mal genussvoller Sound heute hier ist. Lecker. Wir trinken hier auch Kleber. Ja. Nee, darf man nicht sagen. Hallo, darf man nicht sagen bei Pogo Radio. Wir trinken Schleichwerbung. Becks nicht. Wir trinken keinen Gänsewein, wir trinken Jever. Nein, wir dürfen keine Schleichwerbung machen. Da sieht man übrigens wieder, ja, wer hier Geld hat und wer nicht, ne? Bier auf Wein, Bonzenschwein. Nee. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich dir. Ja, Ingo, genau, was ich dir noch fragen wollte, du hast ja irgendwie noch so ein Label in Japan, hat man da Richie irgendwann mal so. Das hat doch überhaupt nichts mit Schrappmesser zu tun. Ja, das wollte ich aber auch mal Bonzenschwein wissen. Ja, das wollte ich mal wissen. Aber wir sollen, Christian, sag du doch mal was dazu, wir sollen ja mehr reden. Ja, ich habe ja jetzt gerade mal Ingos Label in Japan. Ja, erzähl mal, also sag mal, Christian, sag mal, erzähl mal was drüber, was du da irgendwie schon mal mitgekriegt hast. Ja, wie ist das noch? Wenn einer was sagt, dann hört man den anderen nicht, ne? Ja. Ich rede die ganze Zeit, während Ingo redet. Bitte. Christian, deine große Stunde jetzt im Radio. Ach, Wahnsinn. Ja. Weißt du, das Ding ist, wenn man so alt ist, ne, dann verliert sowas auch total an Aufregung. Reden. Wie alt bist du eigentlich? Fast 40. Da bist du in einer guten Partie hier eigentlich. Rüdi ist ja noch älter. Ich bin ja noch älter. Wie alt bist denn du? 43. Und nennst dich immer noch Rüdi? Ja, meine Arbeitskollegen sagen Rüdiger. Nennst dich immer noch, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Meine Arbeitskollegen sagen Rüdiger. Ja. Wieso nennst du dich noch nicht Angelo Ferkel? Er ist Mediengestalter, ne? Altenpfleger-Schüler. Altenpfleger-Schüler, Mediengestalter. Ja. Mal Steinmetz, mal Grafikdesigner, mal Altenpflegerschüler. Also mal im Sinne von, was du gerade so bevorzugst? Nee, was ich halt gerade so mache. Also im Sinne von mal, also im Sinne von Abendmahl zum Beispiel. Also jetzt zum Beispiel Abendmahl. Mal. Ja. Der Ingo kann ja auch total gut malen. Ja, der kann saugut malen. Also der Ingo kann alles gut. Und das kotzt mich ein bisschen an. Ja, also jetzt lass uns ein bisschen meine Muskeln. Ich hab da wirklich so, denke ich immer so, hey, was für ein Typ. Rüdi weint sich nachts immer in den Schlaf. Ja. Ja, ich wach morgens halt immer in Tränen auf, weil ich so gerne neben Rüdi mal aufwachen würde. Hm. Kein Problem. Kleine Wohnung, großes Bett. Ja. Und an der Stelle übrigens mal, ich meine, du machst doch hier diese Sendung. Also machst du doch auf jeden Fall alles richtig. Nee, ich bin aber auf der Schattenseite des Lebens. Absolut. Doch gar nicht. Natürlich. Doch, Rüdi setzt schon Efeu an. Ich sagte eins, also ich habe jetzt hier im Live-Chat, ne, sind mehr Leute als die letzten 5 Sendungen gemeinsam. Er ist meine Mutter. Nur weil halt der Ingo irgendwie hier im Radio ist mit seinem Hobbyprojekt Schrappmesser. Ach ja, nee, die wollen doch alle nur, die hoffen doch, dass es ein Gewinnspiel gibt. Das kennt man doch schon. Leute sind immer nur da, wenn es ein Gewinnspiel gibt. Genau. Das ist übrigens das Gewinnspiel heute Abend. Wenn uns jemand schreiben kann, wie man den Namen Ingo richtig buchstabiert, gewinnt er ein Abendessen mit Ingo. Auf seinem Casio-Taschenrechner. In Japan. Ja. Oh Gott. Hey, aber Rüdi, ja, ganz ehrlich, ich finde das eine super Sendung. Danke. Das macht echt Spaß. Wie heißen eigentlich eure Namen rückwärts? Ich heiße tatsächlich rückwärts komplett Drachir Srebla. Ich heiße meinen vollen Namen. Ich heiße Regidür. Als hier ich Esurg. Ja, Namlong Ogni. Boah, ich kann meinen Namen nicht rückwärts tanzen. Das klingt als hätte es wirklich Sinn. Wie? Was? Ich glaube, ich kann meinen Namen nicht rückwärts tanzen. Also, wenn du wirklich so rückwärts heißt, das ist echt ein geiler Zufall. Da haben deine Eltern wahrscheinlich sehr viel Ozzy Osbourne gehört. Apropos, ich habe mal so eine geile... War mehr so Jennifer Rush, was? Ich habe so eine geile Radiosendung gehört, über Vinylplatten und so Subliminal Messages, also wirklich so unterschwellige Nachrichten, die durch Rückwärtsspielen und so weiter da sind. Da gibt es ja so eine ganze, also das ist ja so eine richtige Wissenschaft für sich. Angeblich ist bei Another One Bites the Dust von Queen, wenn man das rückwärts spielt, I want to start Mariana. Ja, genau, ja. Und jetzt kommen wir nämlich auf der Schrappmesserplatte auf der B-Seite, die ja eigentlich die A-Seite ist, wo Bela B. Seinen Gastauftritt hat und wir 20 Minuten Treckergeräusche und so Bauernhofgeräusche haben. Da gibt's auch eine Stelle, wo wir eine Rückwärtsmessage haben. Oh ja, richtig. Ja. Phil, verrate es. Das würde ja alles spoilern. Also ich bin sehr dafür, dass jetzt alle Leute, die jetzt hier zugehört haben und das überlebt haben, zu bfr-records.de gehen und sich dieses Album bestellen und das mal selbst ausprobieren. Gibt's jetzt in weißem Vinyl, bitte. Ist denn von der zweiten Auflage überhaupt noch was da? Es geht auch langsam zu Neige, ähnlich wie mein Biervorrat auch hier, was auch echt traurig ist. Ja. Du hast eine Frau, soll ja Bier holen gehen. Frau ist nicht hier. Hund. Kann ja auch Bier holen gehen. Ja, Hund liegt vor mir und guckt mich fragend an. Oder der Kruse und dein Phil. Ja, liegen auch vor mir, gucken mich fragend an. Wie immer. Die sitzen immer viel zu deinen Füßen und cremen deine Füße ein, oder? Ja, und Skype. Ich habe aber gerade seine Vorhaut auf dem Kopf. Hast du den Kopf aber vorher mit Pferdesalbe hoffentlich eingeschmiert? Und Hundesalbe, ja. Hundesalbe. Hundefett hieß es. Hundefett. Ja. Musst du einreiben mit Fett von Hund. Ja. Das ist original. Originalton. Das war ein guter Rat, den Rüdi von einer Klassenkameradin bekommen hat. Ja. Aus Russland. Die Stunde ist bald vorbei und ich trauere dem Ganzen jetzt schon nach. Das ist so ein bisschen so, ich bin nostalgisch den nächsten 2 Minuten gegenüber schon. Das ist so, wie wenn man die Weisheitszähne gezogen bekommen hat und der Schmerz lässt nach ein paar Wochen langsam nach. Man fällt einfach in so ein Loch. Loch. Ja. Ich habe noch alle 4. Ja, wirklich? Ja, und ich meine, mein Kieferorthopäde hat damals mit 13 gesagt, die müssen unbedingt raus, weil die machen alles kaputt. Das ist doch geil, das ist doch Punk. Eben. Ich habe gesagt, mir doch scheißegal. Und jetzt sind mir halt so viele andere Zähne inzwischen schon ausgefallen, dass die halt da machen können, was sie wollen. Das ändert nichts mehr. Geil. Ist schon, die Bullen sind auch schon mehrmals gekommen und wollten die Zähne so da rausholen und so, aber die haben die ganze Schnauze besetzt, ne? Das ist doch super. Du musst nach Hamburg ziehen. Da ist das legal. Ja. Jetzt. Hafenstraße Kauleiste nennen wir. Genau. Boah, Zengeviertel. Sag mal, Rüdi, gibt es irgendwie sowas wie, machst du sowas wie berühmte letzte Worte in deiner Sendung? Oder wie läuft das eigentlich? Ja, die kann ich dir jetzt vorführen, live. Ja. Im Pogo-Radio bei, im Bermuda-Funk. Das heißt nämlich, vielen Dank, Schrappmesser, dass ihr hier im Studio live da wart. Und danke an Ritchie für die Co-Moderation. Mhm. Das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung, für den ganzen Quatsch, der hier erzählt worden ist. Und wenn da heute nicht der 26.02. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Mein Geburtstag. Und wir spielen jetzt noch ein schönes Lied von Schrappmesser. Das heißt, 1. April im LK Eider Hauptquartier. Das hast du schön vorgetragen. Dankeschön, dass wir dabei sein durften. Bitte. Danke. Ich bedanke mich nicht. Tschüss. Tschüss. Das. Platzen. Alles für die Kinder. Gleich hören sie aus.